Barcelona, Silent City Blues. Du schaust in den Himmel und siehst zum ersten Mal seit Jahren kein Flugzeug. Schon eine Stunde lang kein Flugzeug. Du hörst den Flügelschlag der Tauben in der nassen Frühlingsluft. Es regnet. Menschenleere Straßen, durch die der Wind geht. I hate to tell you, Mister, but only dead men are free. Die zwei Polizisten gestern in Zaragoza. Einer kniet in einem Wohnblock auf dem Asphalt nieder und trauert um die Toten. Vor ihm ein Blumenstrauß. Von den Balkonen rufen und klatschen die Leute. Es gibt Intellektuelle, die sagen, wir müssten jetzt von China lernen. Es ist jetzt der ideale Moment für Militärputsche. Play it for the dog that got no master. Ich höre mir zum fünften Mal Bob Dylans neues Lied an. Die Welt ist aus den Fugen geraten, aber vom Balkon im ersten Stock kommt Bratenduft herauf. Eine Krankenschwester bricht in Tränen aus und reißt sich die Maske vom Gesicht. Der Tote vor ihr ist ihr Vater. The man who fell down, dead like a rootless tree. Die raue Stimme des Meisters. Auf einem Dach singt eine Frau ein trauriges Lied. Por mi puerta no lo pasen. Die Delfine sind an die Küsten zurückgekehrt und tummeln sich in den Yachthäfen. Barcelona, 36. Tag. Die Menschen atmen seit Jahren mal wieder saubere Luft ein. Niemand weiß, was jetzt kommen wird. Willkommen im Niemandsland. Ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Alle Philosophen haben bis jetzt immer nur interpretiert. Die ganze Welt interpretiert. Aber man muss sie verändern. Jetzt. Stehen bleiben! Sie sind der größte materialistische Denker unserer Zeit. Gütiger Himmel, wach auf! Wir sind dabei zu gewinnen! Queste fiore del partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Queste fiore del partigiano, morto per la libertà. Queste fiore del partigiano, morto per la libertà. Niemandsland és una veu lliure en un món no tan lliure, encara. Des de 1998 a les ones. Willkommen zu einem neuen Niemandsland, liebe Hörerinnen und Hörer. Ein Lied bzw. ein Gedicht von Hermann Hesse für alle, die in diesen kritischen und schwierigen Tagen und Wochen eine geliebte Person verloren haben, Vater, Mutter, Oma, Opa. Wir trauern mit ihnen zusammen. Wir haben die Fahnen im Niemandsland auf Halbmast hängen. Traurigkeit. Die mir noch gestern glühten, sind heut dem Tod geweiht. Blüten fallen um Blüten vom Baum der Traurigkeit. Ich sehe sie fallen, fallen wie Schnee auf meinen Pfad. Die Schritte nicht mehr hallen, das lange Schweigen naht. Der Himmel hat nicht Sterne, das Herz nicht Liebe mehr. Es schweigt die graue Ferne, die Welt ward alt und leer. Wer kann sein Herz behüten in dieser bösen Zeit? Es fallen Blüten um Blüten vom Baum der Traurigkeit. Ja, letzte Woche hatten wir ein neues Lied von Bob Dylan und diese Woche schon wieder eins. Letzte Woche hörten wir das Lied Murder Most Foul und diese Woche hören wir das Lied I Contain Multitudes. Today, tomorrow, and yesterday too, the flowers are dying. Kommt da also bald ein neues Album von Bob Dylan? Wenige Wochen, wie gesagt, nach seinem überraschenden Nummer 1 Hit Murder Most Foul ist über Nacht ein weiterer neuer Song des Literaturnobelpreisträgers und Liedermachers erschienen. Für seine Lyrik bekam er, wie wir alle wissen, 2016 den Nobelpreis für Literatur verliehen. Aber einen Nummer 1 Hit hatte Bob Dylan in seiner knapp 6 Jahrzehnte währenden Karriere nicht. Bis vor 3 Wochen überraschend sein 17 Minuten langes Songgedicht Murder Most Foul erschien und in den USA prompt die Singles-Kategorie der Billboard-Charts eroberte. Wir hatten das Lied ja hier im Niemandsland letzte Woche vorgestellt und auch ein bisschen besprochen. Um Mitternacht ließ der 78-jährige Dylan über seinen Twitter-Account nun erneut einen neuen Song ankündigen. Kürzer diesmal, aber nicht weniger wirkmächtig als das Geschichte und Gesellschaft umarmende Poem über die Kennedy-Ermordung Murder Most Foul. I Contain Multitudes. Behutsam mit Akustik und Pedal-Steel-Gitarren instrumentalisiert, ist eine suffisant vorgetragene Erzählung, deren Titel Dylan sich bei dem US-amerikanischen Nationaldichter Walt Whitman, Grashalme, auslieh. Die Zeile stammt aus dessen im 19. Jahrhundert veröffentlichten Gedichtzyklus Song of Myself, wobei Myself bei Whitman selten als Individuum zu verstehen ist, sondern zumeist als Kollektivkörper, der viele Persönlichkeiten und Charakteristika in sich vereint und Gegensätze, die man in einer demokratischen Gesellschaft aushalten muss, Multitudes halt. Like Indiana Jones and them British bad boys, the Rolling Stones. I go right to the edge. Natürlich wäre Dylan nicht Dylan, wenn er sich und seine eigenen Widersprüche nicht selbst mit auf diese globale Folie projizieren würde. Der Songtext ist ein Panorama schwieriger politischer Zeit in Trumps Amerika. I carry 4 pistols and 2 large knives. I'm a man of contradictions. I'm a man of many moods. Ich habe 4 Pistolen bei mir und 2 lange Messer. Ich bin ein widersprüchlicher Mann. Ich bin ein Mann der guten Stimmungen. Ebenso wie eine kokette und provokante Reflexion des eigenen Facettenreichtums. I'm just like Anna Frank. Ich bin wie Anna Frank, like Indiana Jones, wie Indiana Jones. And them British bad boys, the Rolling Stones. Und wie diese bösen britischen Jungs, die Rolling Stones, singt er. An anderer Stelle zitiert er David Bowie. All the young dudes. Und Edgar Allan Poe. Got a telltale heart like Mr. Poe. Wie schon Murder Most Foul wirkt auch I Contain Multitudes wie der Versuch des zum Volkbaden der Nation erhobenen Dylan, sich einen Reim auf verworrene Zeiten zu machen. Tell me what's next, what shall we do? Sag mir, was als nächstes kommt, was sollen wir tun? Fragt sein lyrisches Ich an einer Stelle in dem neuen Song. Was als nächstes kommt, ist wahrscheinlich hoffentlich das erste Album mit neuen Songs und Musik seit Tempest von 2012. Oder aber es bleibt bei dieser freitäglichen, verblüffend modernen Abfolge einzelner veröffentlichter Songs zur Lage des Landes. I contain multitudes. You greedy old wolf, I show you my heart, but not all of it, all of the hateful parts. I sell you down the river, I put a price on your head. What more can I tell you? I sleep with life and death in the same bed. Get lost, madam. Get up off my knee. Keep your mouth away from me. I'll keep the path open. The path in my mind. I see to it that there's no love left behind. I play Beethoven sonatas, Chopin's preludes. I contain multitudes. Ich habe mir gedacht, diese Version, die wir jetzt spielen, die muss sehr besonders sein. Und deswegen habe ich letzte Woche ein bisschen rumtelefoniert und habe Fabian gefunden. Wir haben uns heute kennengelernt. Und er spielt jetzt diesen Song mit, der für mich sehr, sehr wichtig ist. Denn damit ging einiges los. Mein Herz braucht eine Pause heute in einer ganz speziellen Version. Staubige Lampen werfen ihre Schatten durch das Zimmer. Ich sitz rauchend am Fenster und hab immer noch kein Schimmer. Denn seit Tagen bist du weg, verschwunden im Nirgendwo. Ich sollte mich beruhigen und sowieso. Mein Herz braucht eine Pause, ich bin zu schnell dabei. Und stolpere unentwegt in ein Gefühl hinein. Mein Herz braucht eine Pause, auch wenn ich fliegen will, kann es gefährlich sein, zu sehr berauscht zu sein. Ich hab mich verrannt in den Gedanken, ich sei dir verfallen. Dabei sind wir zusammen nicht mal den halben Weg gegangen. Und seit Tagen bist du weg, verschwunden im Nirgendwo. Oh, ich sollte mich beruhigen. Und sowieso, mein Herz braucht eine Pause. Ich bin zu schnell dabei und stolpere unentwegt in ein Gefühl hinein. Mein Herz braucht eine Pause, auch wenn ich fliegen will, kann es gefährlich sein, zu sehr berauscht zu sein. Ich kann nicht aufhören zu fliegen, keine Beine auf dem Boden, den Kopf in den Wolken, die Kontrolle verloren. Oh, mein Herz strampelt im Treibsand und sinkt immer tiefer und tiefer und tiefer. Niemandsland, un programa en alemán a Ràdio Contrabanda 91.4 de la FM i visca Barcelona. Was im Moment besorgniserregend, könnte man fast sagen, zunimmt, ist eine Art China-Hetze und eine Art Verdachtsjournalismus, wo man sich fragen muss, ob das noch journalistischen Standards der fairen und der gut recherchierten Berichterstattung entspricht, wenn man sich auf Vermutungen, Thesen und Gerüchte stützt. Da war die Bild-Zeitung ganz vorneweg, Trumps Oval Office natürlich immer dabei, wenn es darum geht, Behauptungen, Lügen und Fake News zu verbreiten. Hören wir uns einmal eine Reportage des Spiegels über die sogenannten geheimen Labors in Wuhan an und überlegen wir einmal, wie viel Wahrheitsgehalt so ein Auslandskorrespondentenbericht eigentlich enthält. Und es ist natürlich sehr schwer, wenn man keine Beweise hat und keine Zeugenaussagen und keine wirklichen fundamentierten Belege für eine Behauptung, dann würde ich sagen, ist das sehr kritisch, sich mit einem Mikro in der Hand vor ein Gebäude in Wuhan zu stellen und solche Berichte als Journalismus zu verbreiten. Als Satire kann man das machen, aber als Journalismus sehr fraglich. Hier das Audio nun aus dem Spiegel auf seiner Homepage vom vergangenen 17. April 2020. Hier im Zentrum von Wuhan, der großen zentralchinesischen Stadt, befinden sich keine 300 Meter voneinander entfernt zwei Gebäude, mit denen sich zwei unterschiedliche Thesen zum Ursprung der globalen Corona-Krise verbinden. Hier hinten, hinter diesem blauen Band, diesem blauen Bauzaun, befindet sich der inzwischen berüchtigte Huanan-Fischmarkt. Der ist seit Januar abgesperrt, denn Mitte Dezember, möglicherweise auch etliche Wochen vorher, soll dort, vielleicht aufgrund der schlechten hygienischen Bedingungen dort, vielleicht aufgrund der exotischen Tiere, die dort verkauft wurden, das Virus von der Tierwelt auf die Menschenwelt übertragen haben. Dieser Theorie hängen, soviel ich sehe, nach wie vor die Mehrheit der Forscher an, aber das ist nur eine Theorie. In den vergangenen Wochen hat eine andere Theorie viel Zuspruch erhalten und die hat mit diesem Gebäude hier hinten zu tun, diesem Gebäude mit den hohen vertikalen weißen Fenstern im Hintergrund. Dieses Gebäude ist das Wuhan-Zentrum für Seuchenschutz und Vorbeugung. Und in diesem Gebäude befindet sich ein Laboratorium, in dem seit Jahren über ähnliche Viren geforscht wird. Eine These besagt nun, dass es möglicherweise Ende letzten Jahres in diesem Labor, da drin in diesem Gebäude, zu einem Unfall gekommen ist und möglicherweise ein Mitarbeiter sich angesteckt hat und dann aufgrund der geografischen Nähe das Virus auf irgendeine bislang nicht klare Weise von dem Laboratorium hier auf den Fischmarkt gelangt ist. Es ist wichtig zu sagen, dass man jetzt Mitte April, 4 Monate nach Ausbruch der Krise, keine dieser beiden Theorien wissenschaftlich erhärten kann. Das muss man Wissenschaftlern überlassen, das aufzuklären. Aber China hat keine sehr guten Ruf, was die Transparenz seiner Daten und seiner Informationen angeht. Bislang behauptet die chinesische Regierung, es sei wahrscheinlich, dass das Virus von dem Fischmarkt stamme. Aber amerikanische Theoretiker, Experten, auch Verschwörungstheoretiker, Politiker neigen mehr und mehr der These zu, dass das Virus dort aus diesem Laboratorium stammt. Wir können Mitte April diese Frage nicht endgültig klären, aber das sind zwei der Hypothesen, von denen sich wahrscheinlich noch viele andere irgendwann anbieten werden. Und Wissenschaftler werden am Ende aufklären müssen, woran es wirklich lag, wo das Virus tatsächlich von der Tier- in die Menschenwelt übergesprungen ist. Mit einem Wort, der Mann weiß nichts, gibt es auch zu und beruft sich auf irgendwelche namentlich nicht genannten Wissenschaftler, auf irgendwelche namentlich nicht genannten Politiker und beschwört auch sogar Verschwörungstheoretiker, die das behaupten und setzt dann zum Schluss noch obendrauf, irgendwann werden Wissenschaftler das wohl dann irgendwie aufklären. Buh. Es ist ja nun bekannt, dass Donald Trump und die rechtsradikale Nachrichtenkette Fox mit Fake News Berichten und überzogenen Milliardenforderungen an China nun die Weltöffentlichkeit verhetzen wollen und händeringend Sündenböcke suchen, um das eigene Versagen zu übertünchen und die Öffentlichkeit in den USA mit ultranationalistischen und sogar rassistischen Parolen aufzuhetzen. Und wir warnen nur vor solchen Tendenzen und bitten auch unsere Hörerinnen und Hörer, bei solchen Berichten ganz genau hinzuhören und ganz genau hinzusehen, wer da auch noch alles so mitmacht. Man kann nun sagen, was man will gegen China, man kann argumentieren, China ist doch eine Diktatur und die Chinesen und hin und her. Nur, alles was man sagt, muss man wirklich fundamentieren. Und man muss ganz klar sagen, was Meinung ist und was nicht. Und man sollte sich nicht an der Gerüchteküche und an der Hetze beteiligen. Das ist unsere Meinung hier im Niemandsland. In diesem Zusammenhang ist auch ein offener Brief der Sprecherin der chinesischen Botschaft in Deutschland interessant, der sich an die Bild-Chefredaktion richtet bezüglich der Berichterstattung vom 15. April 2020. Am Mittwoch vergangener Woche schrieb die Sprecherin der Botschaft der Volksrepublik China in der BRD, Frau Tao Lili, einen offenen Brief an die Chefredaktion der Bild. Sehr geehrter Herr Reichelt, sehr geehrte Mitglieder der Bild-Chefredaktion, mit einigem Befremden habe ich heute, am 15. April, Ihre Berichterstattung zur Corona-Pandemie im Allgemeinen und zu der vermeintlichen Schuld Chinas daran im Besonderen verfolgt. Einmal abgesehen davon, dass wir es als ziemlich schlechten Stil betrachten, ein Land für eine Pandemie verantwortlich zu machen, unter der die ganze Welt zu leiden hat, und dann auch noch eine explizite Rechnung angeblicher chinesischer Schulden an Deutschland zu präsentieren, ignoriert der Artikel einige wesentliche Faktoren. Erstens. Sie schreiben, das Virus breite sich aus, auch weil die chinesische Führung wichtige Informationen wochenlang unterdrückte. Und China hat seine Informationspflichten gegenüber der Weltgesundheitsbehörde WHO verletzt. Dazu stellen wir fest, bereits am 31.12.2019 haben die chinesischen Behörden die World Health Organization über Fälle von Lungenentzündung unbekannter Ursache in Wuhan informiert. Ab dem 3. Januar 2020 informierte China die World Health Organization und andere Länder wie die USA regelmäßig über den Verlauf. Zu dieser Zeit meldete Wuhan 44 Patienten mit der mysteriösen Krankheit. Am 8. Januar 2020 wurde der Krankheitserreger SARS-CoV-2 erstmals identifiziert. Am 11. Januar stellte China vollständige Genomsequenzen des neuartigen Coronavirus öffentlich online und teilte die genetischen Daten der Weltgesundheitsbehörde mit. Am 20. Januar bestätigte China aufgrund von fundierten epidemiologischen Untersuchungen die Übertragung des neuartigen Coronavirus von Mensch zu Mensch. 3 Tage danach wurde die Millionenmetropole Wuhan abgeriegelt und noch nie dagewesene umfassende, gründliche und rigorose Quarantänemaßnahmen wurden landesweit ergriffen. Die Weltgesundheitsorganisation bestätigt exakt diese Timeline und sie ist hier nachzulesen. Nun gibt es eine lange Internetadresse, wo man das nachlesen kann. Am 11. März schließlich erklärte die Weltgesundheitsorganisation die durch das Covid-19-Virus verursachte Krankheit zur Pandemie. Sie schreiben, die britische Denkfabrik Henry Jackson Society kommt in einer aktuellen Studie zum Schluss, China ist rechtlich verantwortlich für die wirtschaftlichen Folgen. Dazu stellen wir fest. Viele Länder, die jetzt mit Covid-19 zu kämpfen haben, hatten Zeit, sich auf die grenzüberschreitende Ausbreitung des Erregers vorzubereiten, nachdem China seinen Ausbruch im Rahmen der IHR-Richtlinien, das ist die Abkürzung auf Englisch für internationale Gesundheitsvorschriften der Weltgesundheitsbehörde, der World Health Organization, sie sind völkerrechtlich bindend, gemeldet hatte. Bei den Behauptungen von einigen wenigen Politikern bzw. Experten oder Medienvertretern, dass China nach internationalem Recht rechtswidrig gehandelt habe und nun verpflichtet sei, ausländische Regierungen zu entschädigen, geht es nicht wirklich um internationales Recht, um Völkerrecht. Es geht ihnen um gegenseitige Schuldzuweisungen, um von eigenen Versäumnissen und Schwächen abzulenken. Erlauben Sie mir zum Schluss noch eine persönliche Bemerkung. Wir betrachten den Stil, in dem Sie in Ihrer heutigen Berichterstattung auf der Seite 2 gegen China zu Felde ziehen, als infam. Ihr Bericht entbehrt nicht nur ganz wesentlicher Fakten und genauer Zeitabläufe, sondern auch eines Mindestmaßes an journalistischer Sorgfaltspflicht und Fairness. Wer so aufrechnet, wie Sie das mit der Bild-Zeitung von heute tun, schürt Nationalismus, Vorurteile sowie Fremden- und China-Feindlichkeit. Es wird weder der traditionellen Freundschaft zwischen beiden Völkern noch einem seriösen Verständnis von Journalismus gerecht. Ich frage mich gerade vor diesem Hintergrund, woher in Ihrer Redaktion die Abneigung gegen unser Volk und unseren Staat kommt. Für eine Krise dieses Ausmaßes gibt es kein Drehbuch. Auch Deutschland muss seinen seinerzeit durchdachten Notfallplan nach dem deutschen Infektionsschutzgesetz überarbeiten. Dass wir zusammen aus der Pandemiekrise lernen und kooperieren, ist gefordert mehr denn je. Inzwischen bescheinigen uns auch namhafte internationale Wissenschaftler, dass China durch sein schnelles und entschiedenes Handeln einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung dieser Pandemie geleistet hat und zumindest für einen Monat Zeit für den Rest der Welt gewonnen. Davon lesen wir in Ihrem Beitrag leider nichts. Mit freundlichen Grüßen Tao Lili, Sprecherin der chinesischen Botschaft in Deutschland. Dieser offene Brief war abgedruckt in der Internetausgabe der Zeitung Junge Welt am vergangenen 17.04.2020. Hamsterrad heißt ein Lied von Wolfmann von seiner letzten CD Break Out of Babylon. Da gibt es ein sehr interessantes Vorwort. Das ist ein Aufruf an die Milliardäre und Superreichen. Da heißt es: Sehr geehrte Milliardäre und Superreiche, brechen Sie aus einem absurden System, das unsere aller Zukunft zerstört. Es beruht auf der Maxime von permanenten und kurzfristigen Profitsteigerungen. Die größten Profiteure dabei sind in der Tat Sie. Wir brauchen jetzt bitte ca. 300 Milliarden Dollar bzw. Euros zurück für schnellstmögliche Aufforstung in globalem Maßstab. Sie tun es auch für Ihre Kinder und Enkel, mit freundlichen Grüßen, die anderen 99,999% der Weltbevölkerung. Wolfmann, Break Out of Babylon, Hamsterrad. Müde. Du guckst nochmal schnell in den Spiegel, du rufst laut, tschüss meine Liebste, und fertig ist das Ehekapitel. Zu deiner chaotischen Frisur stapeln sich Rechnungen im Flur, wie haben wir die denn nicht bezahlt mit der letzten Mieterhöhung? Im Hamsterrad, Hamsterrad, kommst du nicht im Fleck, kannst du nicht gestalten. Im Hamsterrad, Hamsterrad, kommst du nicht vom Fleck den ganzen lieben Tag? Im Hamsterrad, Hamsterrad, kommst du nicht vom Fleck, kannst du nichts gestalten. Im Hamsterrad, Hamsterrad, kommst du nicht vom Fleck den ganzen lieben Tag? Haben kaum Zeit mehr für Träume, nicht für die Frau oder Freunde. Die Konkurrenz macht uns Schweine und die Kinder sind viel zu oft alleine. Man nennt uns auch die Mittelschicht oder was davon noch übrig ist, wenn du am Rechner spät wegnickst, weil gratis Überstunden. Im Hamsterrad, Hamsterrad, kommst du nicht im Fleck, kannst du nichts gestalten. Im Hamsterrad, Hamsterrad, kommst du nicht im Fleck den ganzen lieben Tag. Im Hamsterrad, Hamsterrad, die wunderschöne Welt des Multitasking. Im Hamsterrad, Hamsterrad, kommst du nicht weg den ganzen lieben Tag. Manchmal denken wir, es wäre schon zu spät, und wir haben verlernt, wie das Leben so geht. Und gibt's mal mehr, frisst die Steuer es auf, oder geht was kaputt, oder Miete geht drauf. Es gab mal Solidarität, doch keiner weiß noch, wie das geht. Schon gar nicht der, der oben dreht, an den ganz großen Rädern. Im Hamsterrad, Hamsterrad, kommst du nicht im Fleck, kannst du nichts gestalten. Im Hamsterrad, Hamsterrad, kommst du nicht vom Fleck den ganzen lieben Tag. Im Hamsterrad, Hamsterrad, ist die schöne Welt des Multitasking. Im Hamsterrad, Hamsterrad, kommst du nicht vom Fleck den ganzen lieben Tag. Ausbeutung ist eine Schande und der Champagner für andere. Wir haben die monatlichen Raten, sie haben die Aktien, die Charten. Es ist im Unterdeck nicht leicht, doch wir sparen tapfer CO2. Die Kapitäne nehmen Kurs auf das nächste Bohrloch. Auf das nächste Bohrloch. We'll be right back. Niemandslandgeschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 159. Barea und Ilza. September 1937. Madrid. No pasarán. Pasaremos. Hoy, 19 de junio de 1933. Queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Y con ayuda de Dios, es toda España. Barea und Ilza fühlten sich sehr klein und unbedeutend, als sie in ihrem geborgten Dienstwagen über die La Mancha-Ebene fuhren. Wohin man schaute, erstreckten sich endlose Rebenfelder, die reifen Früchte waren bedeckt von weißem Staub, und darüber spannte sich der unendliche blaue Himmel. Noch kleiner fühlten sie sich, als sie in Madrid ankamen und feststellen mussten, dass sie tatsächlich an den Rand ihrer bisherigen Welt verpflanzt worden waren. Die Leitung des Zensurbüros für die Auslandspresse hatte nun eine junge Frau namens Rosario inne, die von Maria Teresa León für diesen Posten empfohlen worden war. Und General Miaja war zwar nach wie vor ein militärischer Kommandant, als Verwalter war er jedoch abgelöst worden von einem neuen Zivilgouverneur. Barea blieb Radiozensor und Beauftragter für den Rundfunksender EAQ. Jedenfalls so lange, bis der neue Zivilgouverneur beschloss, dass er für diesen Job eine andere Person wollte. Und Ilsa war seine Stellvertreterin und als solche verantwortlich für Sendungen in Sprachen, die Barea nicht beherrschte. Ihre wenigen Habseligkeiten mussten sie allerdings aus dem Gran Via weg und in ein anderes Hotel bringen, das Reina Victoria, ein Gebäude mit Ecktürmen an der Plaza Santa Ana, südlich der Puerta del Sol. Das Auto durften sie behalten, ebenso Hilario, den Chauffeur. Sie brauchten sie für die nächtlichen Fahrten zur Rundfunkstation. Und da keiner ein Büro für sie finden konnte, das sie für ihren Rundfunkzensurjob nutzen konnten, wurde ihr Arbeitsraum, zum großen Unbehagen der jungen Frau Rosario, in einen leeren Raum im Außenministerium verlegt. Das hatte missliche Folgen, da Barea und Ilza nach wie vor im Gebäude, am selben Gang, lediglich ein paar Türen weiter, anwesend waren, fragten die ausländischen Journalisten sie auch weiterhin um Rat und schauten auf einen Schwatz bei ihnen vorbei. Rosario, die ihnen helfen, vielleicht aber auch eine Entscheidung erzwingen wollte, lud Barea zu einem vom Zivilgouverneur veranstalteten Festessen ein. Sie gab ihm zu verstehen, er könne sich dort seinem neuen Vorgesetzten als eifriger Staatsdiener empfehlen und sich für einen neuen Standort der Radiozensur einsetzen, um endgültig vom Außenministerium wegzukommen. Aber Barea war nicht in der Stimmung, Kratzfüße zu machen. Die wohltuenden Auswirkungen seines Urlaubs waren mit dem Geräusch der ersten Granaten über Madrid, die bei ihm wieder Zittern und Übelkeit hervorgerufen hatten, wie weggeblasen. Am Tag vor dem Festessen hatte er die Front bei Carabanchel besucht, wo die Soldaten noch in denselben stinkenden, rattenverseuchten Schützengräben lagen wie ein Jahr zuvor, als er und Ilse und ihre Mitstreiter darauf bestanden hatten, auf ihren Posten zu bleiben, die Stadt zu verteidigen und das, wofür sie stand. Und jetzt, als er und Ilse den Raum betraten, in dem sich gepflegte Bürokraten tummelten, die gerade aus Valencia eingetroffen waren, um die Dinge wieder auf eine professionelle Basis zu stellen, spürte er, wie der alte Zorn sich erneut in ihm regte. Er kippte zwei Gläser Wein herunter und baute sich dann vor dem Zivilgouverneur auf. »Es gibt Menschen, freundliche, gutgläubige Menschen, die glauben, dieser Krieg werde für sie ausgefochten, für ihr Wohlbefinden, für ihre Zukunft.« Bedeuten Ihnen diese Menschen irgendetwas? Bedeuten Ihnen die Soldaten in den Schützengräben etwas? Oder geht es Ihnen nur um die Wohlgenährten, die Gesitteten, die Vorsichtigen, die Leute, die keinen Staub aufwirbeln? Nicht einmal Ilsas besorgter Gesichtsausdruck konnte ihn zum Schweigen bringen. Es war, als würde er die Regierung herausfordern, Negrins neue, durchorganisierte Regierung, die der neue Ministerpräsident einmal als eine Diktatur mit demokratischen Regeln bezeichnete, um seine eigene Existenz zu vernichten. Zunächst hatte es den Anschein, er sei nicht wichtig genug, als dass man sich wegen ihm Gedanken machen müsste. Er durfte weiter seine Sendungen machen und die unbekannte Stimme sprach über die stinkenden Schützengräben und die ungehobelten, nüchternen Madrileños, die zwischen den Trümmern ihrer Stadt irgendwie weiterhin ihr Leben fristeten. Er sprach über diese Dinge im ungepflegten Argot von Lavapiés, mit der Direktheit und Unmittelbarkeit der Bilder von Robert Capa. Und hunderte von Briefen strömten herein, von Hörern in der ganzen Welt, die von dem, was er berichtete, berührt und häufig aufgewühlt wurden. Er schrieb sogar eine Kurzgeschichte über einen Miliciano, der sich eine Fliege, die in seinem Graben umherschwirrt, als Haustier abrichtet. Und Tom Delmer sorgte dafür, dass die Geschichte im Londoner Daily Express abgedruckt wurde. Dann ging es jedoch mit den Andeutungen los. Bedauernde Äußerungen von Freunden, dass Barea und Ilsa nicht in die PCE eintraten, dass sie keine eingetragenen Mitglieder waren, und Warnungen vor einer sich zusammenbrauenden Gefahr. Frühere Bekannte wechselten die Straßenseite, um nicht mit ihnen sprechen zu müssen. Bald waren es nicht mehr nur Andeutungen. Der deutsche Kommunist Georg Gordon setzte Barea davon in Kenntnis, dass seine Tage beim Rundfunk wahrscheinlich gezählt seien, und äußerte gegenüber anderen Journalisten, dass gegen Ilsa wegen des Verdachts, eine Trotzkistin zu sein, ermittelt werde. »Besser keinen Kontakt mit ihr pflegen.« Ein Freund in der Sturmgarde ließ Barea und Ilsa eine Nachricht zukommen. Die SIM, die neue nach dem Vorbild des NKWD strukturierte Geheimpolizei, war auf Ilsa aufmerksam geworden und wollte sie womöglich verhören. Der Freund bot einen Leibwächter an, einen seiner eigenen Offiziere. Dieser würde sie beobachten und sicherstellen, dass keiner sie in eines der schwarzen SIM-Autos ziehen und wegbringen würde. Barea ging zu Miacha, der ihm zu verstehen gab, seine Schwierigkeiten hätten sofort ein Ende, wenn er mit Ilsa Schluss machen würde. Er suchte Antonio Miche auf, der ihm ganz zu Beginn seine Stelle als Zensor verschafft hatte und mittlerweile in der Hierarchie der PCE sehr weit aufgestiegen war. Miche sagte praktisch dasselbe wie Miacha, ging allerdings noch weiter. Warum hatte Barea es so übertreiben und eine Scheidung beantragen müssen? Reicht es denn nicht, einfach mit der Ausländerin zu schlafen? Sie würde ihm nichts als Probleme einbringen. Sie war ganz sicher irgendeine Art von Trotzkistin, aber eben einfach zu schlau, um sich erwischen zu lassen. Bis jetzt. Barea sollte seinen eigenen Hals retten und sie loswerden. Barea starrte ihn fassungslos an. »War das die Haltung der Partei?«, fragte er. Was Miche allerdings leugnete. »Lediglich seine private Meinung«, sagte er. Barea sagte ihm, er solle sich zum Teufel scheren. Im Hotel Reina Victoria saß Ilse an den langen Nachmittagen am Klavier und spielte Schubert-Lieder für die Angestellten und für Barea. Mit ihrer rauchigen Altstimme sang sie die Lieder aus ihrer Wiener Kindheit. Eine auf unheimliche Weise passende Musik für die Situation, schien diese doch direkt aus einem der von Schubert vertonten Goethe-Gedichte zu stammen. »Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Er hat den Knaben wohl in dem Arm. Er fasst ihn sicher, er hält ihn warm. Mein Sohn, was bürgst du so bang dein Gesicht? Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht? Den Erlkönig mit Kron und Schweif? Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif.« Vielleicht waren ja die belastenden Andeutungen und Gerüchte tatsächlich nur ein Nebelstreif. In Schuberts Lied ist die Gefahr allerdings real. Und es endet mit dem Tod des Jungen. Sie hörten »Es lebe der Tod«. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 159, eine Niemandsland-Produktion, 2020. Literaturangabe. Ich verlasse ein Kapitel aus dem Buch Hotel Florida, Wahrheit, Liebe und Verrat im Spanischen Bürgerkrieg von Amanda Vail. Erschienen 2015 in der Kottaschen Buchhandlung in Stuttgart. Die Originalausgabe heißt Hotel Florida, Truth, Love and Death in the Spanish Civil War, erschienen im Verlag Ferrer, Strauss & Giraud, New York, 2014. Die Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch stammt von Susanne Held. Arbeiter, Bauern, Antifaschisten, spanische Patrioten, erhebt euch und verteidigt die Republik, die Freiheit und die demokratischen Errungenschaften unseres Volkes. Thank you. Geld im Umlauf in unvorstellbarem Maß. Für den Poker im ganz, ganz großen Maßstab. Dumm gelaufen, wenn mal wieder Blasen entstehen und paar mehr in der Suppenküche anstehen. Dirigiert von Maximum Profit Clans. Mit weniger Anstand als eine Street Gang. Lobbyisten, Spendabler wie an Christmas. Fragen, welche Natur, hier geht's um Business. Und wir wollen Vernunft und wir wollen, dass es geht. Wollen wir alle einen Platz auf einem gesunden Planet. Brauchen größeren Mut und ein stärkeres Wir. Alle zusammen in ihren Schlagball hier. This crazy world is slipping down now. Und die Ehrlichkeit ist down, down. Und der Freigeist, der geht down. Stehen am Zaun, Zaun. Ist doch Fliegenschiss, dieses Krieg-Money. Und die streitenden Kids sind doch Family. Die Nationalisten bepöbeln das Fake. Sind ein weiterer Klotz am Bein unserer Welt. Und die Finanzmagnaten, reicher als um manche Staaten, spielen weiter, wer wird Billionär? Sag mir, wer wird Visionär? Ewiges Wachstum ohne Grenzen. Die Welt geht kaputt, wie sie sie lenken. Wo ist die Revolution unserer Werte? Das System predigt das Verkehrte. Vor den Katastrophen im heutigen Niemandsland, kurz vor 14 Uhr, etwas Humor. Ich habe eine Humoristin ausfindig gemacht auf YouTube. Die Frau ist wirklich schreiend komisch. Sie heißt Lisa Eckert und sie nimmt Stellung, satirisch Stellung, zu der These, dass wir uns ja mit dieser Corona-Krise im Grunde in einem neuen Krieg befänden. Lisa Eckert. Im Netz bezeichnen sich Menschen als Helden, ja, sogar als Superhelden. Und das nur, weil sie daheim bleiben. Was ist denn daran heldenhaft? Sie sollen ja jetzt keine Juden verstecken, sondern einfach sich selbst. Was aber auch nur spannend wäre, wenn sie jemand suchen würde. Vielleicht nochmal zusammenfassend, was jetzt anders ist als im Krieg. Erstens, wir brauchen England nicht zerstören, das erledigen die selbst. Zweitens, Krieg ist gut für die Wirtschaft. Drittens, Quarantäne ist keine Kriegsgefangenschaft. Hier bei mir sind nicht 10 Russen, die immer schreien, dabei, dabei! Ja. Leider. Viertens, im Krieg werden Verluste vertuscht. Opfer werden nicht pietätlos rund um die Uhr in einem Live-Ticker wie die Lottozahlen verlesen. Fünftens, wir sind nicht im Krieg. Schauen Sie doch raus. Hören Sie die Stille? Alle Menschen schlafen artig ihren lebenslangen Kaufrausch aus. Gut, irgendwann wachen die auf und dann wird die Quarantäne zu einer Ausnüchterungszelle. Doch bis dahin sind wir im Frieden. Wir sind im totalen Frieden. Aber das traut sich natürlich niemand sagen, weil dann bricht wirklich Panik aus. Sie entschuldigen mich bitte, ich muss wieder an die Ostfront. Ich war vorhin nur kurz auf dem Klo und als ich wiederkomme, sehe ich, Hitler hat sich mit Churchill verbündet. Jetzt stehen da vor Stalingrad 100.000 irre Russen und Briten, die ihnen Tee ausschenken. Es ist Wahnsinn, wenn man denkt, damals, da hat's geschneit und die mussten raus. Heute scheint die Sonne und wir müssen rein. Es ist wirklich wie im Krieg. Niemandsland ist ein Programm in Alemany. De Contrabanda FM, 91.4. Casamet, des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Das ist großer Sport, du entdeckst ein Wunder in deinem eigenen Kiez. Wissen raus hier und die Zeit ist frei. Sie hören Kontrabanda FM 91.4, die Sendung heißt Niemandsland und es ist kurz vor 14 Uhr am Mittag hier im Zentrum von Barcelona an diesem heutigen Montag, dem 20. April 2020. Die Katastrophen und kommentierten Nachrichten im heutigen Niemandsland vom heutigen Montag, dem 20. April 2020. Die erste Meldung kommt aus Berlin. Künstler bekommen zu wenig Geld vom Staat. Die Vorsitzende des Bundesverbands Bildender Künstlerinnen und Künstler BBK, Dagmar Schmidt, hat fehlende Hilfe des Bundes in der Corona-Krise kritisiert. Außer in Baden-Württemberg können Selbstständige keine Eigenmittel, also kein eigenes Einkommen geltend machen, sagte Schmidt laut dpa-Meldung vom Sonntag. Dies sei dort in einer Höhe von 1.180 Euro möglich. Das sei sinnvoll, weil man ja von seiner Unternehmung leben muss. Der BBK fordere deswegen eine entsprechende Regelung bundesweit. Schmidt wies zudem darauf hin, dass die Hilfsprogramme nur auf 3 Monate beschränkt seien. Thema Grundrente Berlin. Die Bundesregierung will ihr Versprechen brechen, die Grundrente zum 1. Januar 2021 einzuführen. Die Umsetzung werde nicht ganz einfach, da die Rentenversicherung wegen der Corona-Krise personell und finanziell Lasten zu tragen habe. Es könne sein, dass man ein paar Monate später rückwirkend zum 1. Januar auszahle. Das sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD am Samstag in einem Interview der ARD Tagesthemen. Eine Meldung aus Bonn. Es geht um die Briefträgerinnen und Briefträger. Die Deutsche Post hat Bedenken gegen eine flächendeckende Ausstattung der Brief- und Paketzusteller mit Atemschutzmasken. Bei einer Ausstattung aller Beschäftigten in Deutschland mit Masken rechnen wir mit einem Bedarf von 1 Million Stück pro Tag, sagte Thomas Schneider, der für das Bundesgebiet zuständige Betriebschef der Deutschen Post, DHL, der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung, in der Montagausgabe laut Vorabbericht. Wir sehen eine flächendeckende Ausstattung unserer Zusteller mit FFP2-Masken kritisch. Dazu erwarten ist, dass diese Masken dann in Kliniken oder Pflegeeinrichtungen fehlen würden. Berlin. Der Gesamtverband der deutschen Textil- und Modeindustrie hat ein umfassendes Konjunkturprogramm gefordert. Verbandspräsidentin Ingeborg Neumann sagte laut dpa-Meldung vom Sonntag, sie könne der Idee sehr viel abgewinnen, Einkaufs- bzw. Konsumgutscheine mit einer zeitlich befristeten Gültigkeit auszugeben. Des Weiteren sprach sie sich für eine zeitlich befristete Reduzierung der Umsatzsteuer und Einfuhrumsatzsteuer für sämtliche Textil- und Lederwarenerzeugnisse aus, sowie für eine rasche und vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Und sie erklärte, schließlich würde eine befristete Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten und der Sonntagsöffnungen erhebliche Impulse bringen. Waffendeal mit Amiland. F-18-Kauf. Berlin. Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer von der CDU hat laut einem Bericht des Spiegel gegenüber der US-Regierung formal zugesagt, dass die Bundesrepublik insgesamt 45 Kampfflugzeuge vom Typ F-18 des Herstellers Boeing kaufen will. Die Maschinen sollen die veralteten Tornados der Luftwaffe ersetzen, berichtete das Magazin am Sonntag unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen. Über Einwände der SPD gegen das Geschäft habe sich Kramp-Karrenbauer ohne weitere Absprachen hinweggesetzt. Die Verteidigungsministerin habe ihrem US-Amtskollegen Mark Esper am Donnerstag per E-Mail mitgeteilt, die Bundeswehr beabsichtige, 30 Maschinen vom Typ F-18 Super Hornet und 15 vom Typ F-18 Growler zu kaufen, so das Magazin. Eine Nachricht aus Peking, Beijing. Der Laborleiter des Instituts für Virologie im chinesischen Wuhan hat Vorwürfe, sein Institut könnte der Ursprung der Corona-Epidemie sein, zurückgewiesen. Ich weiß, dass dies unmöglich ist, sagte Wang Qiming dem staatlichen Sender CGTN am Sonnabend. Keiner seiner Mitarbeiter habe sich infiziert. Sein Team wisse genau, welche Art von Forschung am Institut stattfindet. Die US-Regierung schließt nach eigenen Angaben nicht aus, dass das Virus nicht von einem Wildtiermarkt in Wuhan auf den Menschen überging, sondern aus dem außerhalb der Millionenmetropole gelegenen Biolabor stammt. Yuan erklärte, es würden automatisch Assoziationen erweckt, weil das Labor in dem Ort sei, wo das Virus im Dezember erstmals aufgetreten war. Die Berichte von US-Medien beruhten jedoch ausschließlich auf Spekulationen, nicht auf Beweisen oder Wissen. Eine Meldung zum Thema weltweiter Aktionstag der Solidarität mit Venezuela. Caracas. Am gestrigen Sonntag waren die Unterstützer Venezuelas weltweit dazu aufgerufen, ihrer Solidarität mit dem südamerikanischen Land online Ausdruck zu verleihen. Initiiert vom Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz Venezuela wurde appelliert, öffentlich den Krieg gegen Venezuela abzulehnen und ein Ende der Blockade zu fordern. Neben Plakaten, kurzen Online-Videos und digitalen Pressemitteilungen sollte es eine breit angelegte Offensive in den sozialen Medien geben. So sollten ab 22 Uhr und 2 Uhr mitteleuropäische Zeit US-Präsident Donald Trump und sein Sonderbeauftragter für Venezuela, Elliot Abrams, auf Twitter angeprangert werden. Eine Nachricht aus Hongkong. Am Sonnabend sind in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong 15 führende Regierungsgegner von der Polizei festgenommen worden. Ihnen wird die Organisation und Teilnahme an illegalen Versammlungen im August und Oktober vergangenen Jahres vorgeworfen. Mitte Mai sollten sie vor Gericht erscheinen. Unter den Festgenommenen befanden sich neben Medienunternehmer Jimmy Lai und Martin Li ehemalige und noch amtierende Abgeordnete. Im vergangenen Jahr hatte es 7 Monate lang teils gewalttätige Massenproteste in der Sonderverwaltungszone Hongkong gegeben. Thema Ursprung des Virus. Umweltministerin Svenja Schulze von der SPD hat jüngst auf den Zusammenhang zwischen dem neuartigen Coronavirus und Umweltproblemen hingewiesen. Weil der Lebensraum von Tieren eingeschränkt werde, kämen auf die Menschen häufiger Pandemien zu. In der Tat, etwa 70% der Infektionen haben ihren Ursprung im Tierreich. Problematisch ist es, wenn Tiere auf engstem Raum mit Menschen zusammengepfercht sind, sich also immer näher kommen. Die Herkunft des Coronavirus wird in Wildtiermärkten in China vermutet. Das übergeordnete Problem besteht aber darin, dass Menschen die Ökosysteme von Wildtieren aus dem Gleichgewicht bringen, indem sie ihnen durch Urbanisierung und Zerstörung ihrer Lebensräume zunehmend auf die Pelle rücken. So wird die Übertragung von Viren vom Tier auf den Menschen wahrscheinlicher. Ebola etwa wurde von Fledermäusen übertragen, deren Lebensraum zuvor zerstört worden war. Eine Meldung aus Berlin zum Thema Mietpreise. Das Institut der Deutschen Wirtschaft, IW Köln, rechnet wegen der Corona-Krise mit fallenden Mietpreisen in Deutschland. Grund sei, dass in Haushalten wegen möglicher Insolvenzen und steigender Erwerbslosigkeit insgesamt weniger Einkommen zur Verfügung stehe, heißt es in einer Studie, aus der die Welt am Sonntag zitierte. In Süddeutschland etwa könnte ein Preisrückgang stärker ausfallen, weil die Mieten im Verhältnis zu den Löhnen bereits vor der Krise relativ hoch waren, das sagte IW-Ökonom Michael Voigtländer. An einigen Standorten komme noch der Strukturwandel in der Autoindustrie hinzu. Stuttgart. Nach 4 Wochen Stillstand in großen Teilen der Produktion fährt der Autobauer Daimler seine Werke von diesem Montag an wieder hoch. Ein Schwerpunkt liegt auf der Antriebs- und Getriebetechnik, einem Bereich, auf den nicht nur die übrigen Werke in Deutschland, sondern auch die im Ausland und insbesondere in China angewiesen sind. Während einige Standorte zunächst mit einer Schicht beginnen, soll in anderen gleich wieder in 2 oder 3 Schichten gearbeitet werden. Das teilte der Konzern am Sonnabend mit. Berlin. Bei einer Demo aus Protest gegen das Ausgehverbot in Berlin kam es am vergangenen Sonnabend zu verschiedenen Festnahmen. Hören wir ein Audio aus der FAZ. Die Berliner Polizei hat eine nicht genehmigte Demonstration aufgelöst. Mehrere hundert Teilnehmer hatten sich am Samstag in Berlin-Mitte versammelt, um gegen Einschränkungen des öffentlichen Lebens zu protestieren, die im Zuge der Ausbreitung des Coronavirus verhängt wurden. Versammlungen unter freiem Himmel von bis zu 20 Teilnehmern sind erlaubt, allerdings nur dann, wenn sie aus infektionsschutzrechtlicher Sicht vertretbar sind. Die Polizei schritt ein, weil mehrere Demonstranten nicht den vorgeschriebenen Abstand von mindestens 1,5 Metern zur nächsten Person eingehalten haben sollen. Die Veranstalter schrieben auf ihrer Homepage, sie stünden für Grundrechte und eine transparente Gestaltung der neuen Wirtschaftsregeln durch die Menschen selbst. Teilnehmer wurden auf der Website aufgefordert, bei der Veranstaltung einen Mindestabstand von 2 Metern einzuhalten und Gesichtsmasken zu tragen, um die sie die Polizei bitten sollten. Wir haben uns das jetzt 4 Wochen lang angeguckt, können jetzt ungefähr sagen, welche Ausmaße diese Pandemie halt wirklich angenommen hat. Und ganz ehrlich, mit den Zahlen, die wir momentan haben, sehe ich das Ganze nicht als gerechtfertigt, die Leute weiter einzusperren. Wir haben so viele Ärzte in Deutschland und man hört immer nur einen, Herr Drosten. Und das erschließt sich mir überhaupt nicht. Aber letzten Endes, der Placebo-Effekt, des sich verrückt machen lassen, ist viel schlimmer meiner Meinung nach. Das eigentliche Ansteckende gerade ist die Angst und nicht der Virus. Demonstrationen können nach einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts nicht generell mit Verweis auf die Corona-Beschränkungen verboten werden. Vielmehr gäbe es weiterhin einen Spielraum, sie unter bestimmten Bedingungen zu gestatten, so das Gericht am Donnerstag in einer Entscheidung. Zum Thema Drogendealer und Drogenkonsum in Berlin schreibt die Taz einen längeren Artikel. Ein paar Auszüge. Auch die Drogenkonsumenten und Dealer bekommen die Auswirkungen der Pandemie zu spüren. Am Stoff mangelt es aber immer noch nicht. Ausgemergelte Gestalten stehen neben der Treppe, die zum U-Bahnhof hinunterführt. Einige haben verschorfte Wunden im Gesicht, andere schwanken leicht, halten sich an einer Bierflasche fest. Am Cottbusser Tor, dem Szenetreffpunkt der Drogenabhängigen, scheint alles wie immer. Auch einen Kilometer weiter im Görlitzer Park das gewohnte Bild. Sogenannte People of Color, also Schwarzafrikaner, säumen in Kleingruppen Eingänge und Wege. Vorbeikommende, die Blickkontakt aufnehmen, werden gefragt, ob sie Gras kaufen wollen. Aber der Schein trügt. Auch die Drogenkonsumenten und Dealer bekommen die Auswirkungen der Corona-Krise zu spüren, wenngleich nicht ganz so drastisch, wie aus anderen Teilen der Welt berichtet wird. Weder Marihuana sei in Berlin derzeit knapp, noch harte Drogen wie Heroin oder Kokain, erfuhr die Taz von Kennern der Szene. All das wird am Görlitzer Park angeboten, aber das sei eine Momentaufnahme, die sich schnell ändern könne. Die Pressestelle der Polizei bestätigte das am Freitag auf Nachfrage. Uns liegen aktuell keine Erkenntnisse vor, dass die geschlossenen Grenzen dazu geführt haben, dass weniger Betäubungsmittel nach Berlin geschmuggelt werden. Im Zuge der Corona-Pandemie sind die Grenzen schon seit Wochen für den Privatverkehr geschlossen. Der internationale Luftverkehr tendiert gen Null. Nicht nur Drogennachschubwege seien blockiert, auch die synthetische Drogenproduktion in Ländern wie Mexiko oder Kolumbien komme zum Erliegen, war am Wochenende in der Süddeutschen Zeitung zu lesen. Die Grundstoffe für die synthetischen Erzeugnisse kämen zu einem großen Teil aus Hubei in China, dem Ausgangspunkt von SARS-CoV-2. Die Labore funktionierten noch nicht wieder richtig und die Lieferketten ins Ausland seien unterbrochen. Dass in Berlin noch keine Knappheit zu spüren ist, erklärt Astrid Leicht, Geschäftsführerin des Drogenhilfswerks Fixpunkt, so. Die Lager scheinen noch ganz gut gefüllt zu sein. Kokain hat laut ihren Klienten immer noch eine hervorragende Qualität. Es gibt auch keine Infos, dass sich die Preise verändert haben. Die Polizei teilte dazu nur so viel mit. Zu einem Mangel an Betäubungsmittel gäbe es keine Erkenntnisse. Ein in einer Bochumer Methadonambulanz tätiger Kollege von Astrid Leicht hatte die Situation in Nordrhein-Westfalen kurz vor Ostern gegenüber Medien so beschrieben. In einigen Städten gäbe es auf den Straßen kaum noch Heroin zu kaufen. Selbst für Drogenersatzstoffe wie Valium gingen die Preise hoch. Vom Coronavirus einmal abgesehen, was man sich als Bürger in einem sogenannten demokratischen Rechtsstaat mittlerweile so alles bieten lassen muss, das wäre noch vor wenigen Monaten undenkbar gewesen und als autoritäre Machtergreifung erkannt worden. Dass jetzt, in diesem Pandemie-Ausnahmezustand, diktatorische Instrumente vom Staat geschaffen werden, die aufgrund der allgemeinen Seuchenangst zum größten Teil unkritisch, ja sogar dankbar akzeptiert werden, ist eine Sache. Dass diese diktatorischen Instrumente, sobald sie einmal da sind, bald schon von neoliberalen Cliquen, Autokraten oder ganz normalen Regierungen zur Durchsetzung ganz anderer Interessen und zur totalitären Bevölkerungskontrolle und Überwachung genutzt werden können, ist die größte Gefahr, die im Moment für die Bürgerrechte existiert. Gut, hier habe ich eine längere Reportage, die ich vom Regionalfernsehen der ARD Mecklenburg-Vorpommern übernommen habe. Kritik ist durchaus angebracht, wenn man sieht, wie weit der Staat mittlerweile in unser Privatleben eindringt. Einsames Sitzen auf einer Parkbank, in Bayern und Sachsen mittlerweile verboten. Das ist eine von vielen Maßnahmen, die die Frage aufwerfen, ob alles, was da gerade angeordnet wird, auch wirklich notwendig und verhältnismäßig ist. Dabei geht es schließlich um keine Kleinigkeiten, sondern um die Grundpfeiler unserer Verfassung. Elementare Grundrechte wurden in den letzten Wochen quasi aufgehoben oder massiv eingeschränkt und jede Menge Machtbefugnis vom Parlament auf den Bundesgesundheitsminister übertragen. Der kann jetzt praktisch schalten und walten, wie er will. Alles im Namen des Gesundheitsschutzes. Aber schützt uns das auch wirklich? Colinéa Tai und Lisa Seemann. Geschlossen. Abgeriegelt. Leer. Unsere Freiheit so sehr eingeschränkt, wie es vor wenigen Wochen noch undenkbar gewesen wäre. Es ist die Stunde der Exekutive, des starken Staates. Es scheint, als ob im Krieg gegen das Virus die Gesetze schwiegen. Bund, Länder, Städte, Gemeinden preschen mit Maßnahmen vor, im Namen des Notstands, und Notmacht erfinderisch. Die Polizei erlaubt sich Hausbesuche. Wer sich in einer fremden Wohnung aufhält, könnte bestraft werden. Familienpicknick im Freien kostet 250 Euro. Mecklenburg-Vorpommern erlaubt nur noch Einreisen für Bürger mit Hauptwohnsitz. In Sachsen entscheidet die Polizei, ob jemand sich zum frische Luft holen zu weit von seiner Wohnung entfernt hat. Alleine auf einer Parkbank sitzen, in Bayern und Sachsen verboten. Sind solche Maßnahmen aus Sicht der Virologen noch maßvoll? Aus epidemiologischer Sicht und aus hygienischer Sicht ist das alleinige Sitzen auf einer Parkbank in Bezug auf das Infektionsrisiko mit Covid völlig unbedenklich. Man muss sich sogar fragen, ob solche Regeln oder solche Verbote nicht auch eine Gefahr bergen. Und es könnte sein, dass man das so interpretiert, dass eben die Luft bereits kontaminiert ist und deswegen man nicht in der freien Luft sein kann. Das Gegenteil ist aber der Fall. Der Aufenthalt in der freien Luft ist definitiv gesünder als in geschlossenen Räumen. Im Eilverfahren beschloss der Gesetzgeber letzte Woche Änderungen des Infektionsschutzgesetzes. Damit stellte das Parlament eine epidemische Lage von nationaler Tragweite fest, also eine neue Form des Ausnahmezustands. Es überträgt weitreichende Befugnisse auf den Bundesgesundheitsminister. Er darf nun Rechtsverordnungen ohne Zustimmung des Bundesrats erlassen und Gesetze außer Kraft setzen. Damit werde die Gewaltenteilung weitgehend aufgehoben, warnen Kritiker, und sehr viel Macht in die Hände eines Mannes gelegt. Zu dieser Regelung haben viele meiner verfassungsrechtlichen Kollegen Stellung genommen. Ich kenne niemanden, der diese Regelung für verfassungsmäßig hält. Es ist eine Regelung von einer Tragweite, wie sie bislang nur in der Weimarer Reichsverfassung gegeben war. Es sind praktisch zum Teil Blankovollmachten an die Regierung. Das ist nicht im Einklang mit Artikel 80 des Grundgesetzes. Das ist verfassungswidrig. Natürlich muss die Regierung handeln, aber die parlamentarische Kontrolle ist unverzichtbar, jetzt wichtiger denn je. Und sie muss in kürzeren Abständen erfolgen. Alle 2 Monate zwingend. Der vom Bundestag angepasste Paragraph 28 Infektionsschutzgesetz greift jetzt flächendeckend in den Schutzbereich elementarer Grundrechte ein. Unter anderem Artikel 2, die Freiheit der Person, die Versammlungsfreiheit, die Freizügigkeit, die Unverletzlichkeit der Wohnung. Ist dieser kollektive Grundrechtseingriff noch verhältnismäßig? Wir sind konfrontiert mit einer so außerordentlich großen Gefahr, dass sie unser Vorstellungsvermögen sprengt. Das rechtfertigt außergewöhnliche Maßnahmen, aber es rechtfertigt nicht alle Maßnahmen. Und es rechtfertigt sie nicht unbegrenzt und es rechtfertigt sie auch nicht auf unbegrenzte Dauer. Von irgendeinem Zeitpunkt an werden wir fragen müssen, ob die Einschränkungen, denen wir uns alle noch ausgesetzt sehen, um der Erreichung dieses Zieles willen gerechtfertigt sind. Stattdessen wachsen die Begehrlichkeiten. Der Bundesgesundheitsminister würde am liebsten personalisierte Handydaten nutzen, um Kontaktpersonen von Infizierten zu finden. Weit mehr als eine freiwillige App. Sein Vorstoß wurde zwar aus dem Infektionsschutzgesetz gestrichen, ist aber längst nicht vom Tisch. Ich habe die Sorge, dass wenn so ein System erstmal etabliert ist, dass dann die Versuchung sehr groß ist, das auf andere Indikationen auszuweiten. Und das ist aus meiner Sicht absolut nicht verhältnismäßig. Und wir haben ja diese Bürgerrechte über lange Generationen erarbeitet und die brauchen wir auch, um in unserer Gesellschaft so zu funktionieren, wie wir jetzt leben. Und wegen einer relativ kurzzeitigen Epidemie, wie wir sie jetzt haben, diese aufzugeben und dann nicht mehr einfangen zu können, das halte ich für ein sehr großes Risiko. Ich bin einigermaßen besorgt über die Leichtfertigkeit, mit der plötzlich über Mobilfunkdaten gesprochen wurde. Gott sei Dank ist ja die ministerielle Idee, dass man jetzt plötzlich zwangsweise diese Mobilfunkdaten verwendet, erstmal begraben worden. Aber die Diskussion wird wahrscheinlich wiederkommen. Da scheint mir vieles, was wir über 10, 12 Jahre debattiert haben, was mehrfach vor unseren höchsten Gerichten war in Deutschland und in Europa, einfach weggewischt mit einem Handstreich. Und so wie wir früher solche Totschlagargumente hatten wie Terrorismus, wird das jetzt mit dieser Krankheit gemacht, ohne auch nur zu fragen, ob diese Maßnahmen denn wirklich auch was bringen würden oder ob sie in irgendeiner Weise mit unserer Verfassung zu vereinbaren wären. Not kennt kein Gebot, heißt es. Ist das so? Wenn wir uns daran gewöhnen, dass Grundrechte in der Krise nebensächlich sind, dann wird Corona auch unserem Rechtsstaat schweren Schaden zufügen. Zur Klarstellung. Viele der beschlossenen Maßnahmen sind aus epidemiologischer Sicht sinnvoll und notwendig. Und trotzdem drängt sich hier und da der Eindruck eines Überbietungswettbewerbs auf, der mehr mit politischer Profilierung zu tun hat als mit effektivem Gesundheitsschutz. Und nein, Grundrechte sind kein Luxusartikel unserer Verfassung, auch nicht in Krisenzeiten. Frühling im Niemandsland. Eine Gruppe Demonstranten versammelte sich am Mittwochnachmittag in Flensburg, um gegen die derzeit geltenden Einschränkungen der Grundrechte wegen der Corona-Krise zu protestieren. Wir haben die Befürchtung, dass Freiheitsrechte, die jetzt eingeschränkt werden, nicht ohne weiteres danach wiederkommen. Und uns stellt sich halt die Frage, wie viel Einschränkung von Freiheit darf es geben? Und deswegen finden wir es notwendig, diese Debatte um Freiheit versus Sicherheit zu führen. Das heißt natürlich nicht, dass uns Erkrankte egal sind oder uns diese Ausbreitung nicht auch selber persönlich Angst machen würde. Aber für uns ist Solidarität ein sinnvollerer Ansatz, als das autoritär zu regeln. Trotz der Kontaktverbote, etwa 20 Menschen versammelten sich auf dem Südermarkt in Flensburg. Also in der Allgemeinverfügung steht ja explizit drin, dass Versammlungen davon ausgenommen sind, aber geprüft werden müssen. Und wir haben die Demo explizit so angemeldet, dass nie ganz viele Leute auf einem Platz stehen, sondern wir eben mit Abstand in einer Reihe nebeneinander stehen und uns auch nicht gemeinsam treffen vorher oder danach. Mit Schildern wollen die Demonstrierenden auf verschiedene aus ihrer Sicht problematische Bereiche hinweisen. Neben der Forderung von Hilfsprogrammen für Obdachlose ist die schwierige Situation für Menschen in Flüchtlingslagern oder Gefängnissen ein Anliegen für die Demonstranten. Sowohl die aktuellen Fälle von Erkrankungen in Geflüchtetenunterkünften als auch in Justizvollzugsanstalten sollten ein Warnhinweis sein, dass so Massenunterkünfte aufgelöst gehören. Also dass wir gerade in der aktuellen Situation es irgendwie ermöglichen müssen, dass Menschen Abstand voneinander halten. Und da sind natürlich Unterbringungen von vielen Leuten auf engem Raum, die sich nicht aus dem Weg gehen können, ein ganz großer Gefahrenherd. Deswegen von meiner Seite, Geflüchtetenlager gehören aufgelöst und die Menschen müssen dezentrale Unterkünfte zur Verfügung stellen. Gestellt kriegen. Noch bis in die Abendstunden demonstrierten die Teilnehmer gegen die Einschränkung der Grundrechte. Eine weitere Gruppe versammelte sich in Kiel. Hier ist eine Durchsage der Polizei, da sie sich trotz mehrfacher Wiederholung weiterhin bei einer verbotenen Versammlung aufhalten, werden wir jetzt die Personalien der Versammlungsteilnehmer feststellen und die Ordnungswidrigkeiten ahnden. Entfernen Sie sich von den Kollegen auf den gesetzlich vorgegebenen Mindestabstand von 2 Metern. Die Barcelona-Nachrichten im heutigen Niemandsland vom heutigen 20. April 2020. 1714, Zahlenmystik-Affäre. Concierge Buch beschuldigte zu Beginn vergangener Woche die Zentralregierung in Madrid, böswillig gehandelt zu haben und die Zahl der für Katalonien gelieferten Masken auf 1.714.000 festgelegt zu haben, um an das wichtige Datum 1714 in der Geschichte Kataloniens zu erinnern bzw. sich darüber lustig zu machen. Auch warnte Buch davor, Mengen von Material zu liefern, die Zahl 1939 enthielten oder 1939. Buck geht hier von der im Independentismo-Kosmos geschichtsklittrigen Annahme aus, dass der spanische Bürgerkrieg ein Krieg zwischen Katalonien und Spanien gewesen sei und dass Katalonien diesen Krieg 1939 verloren habe. Ja, meine Damen und Herren, peinlich, dumm und gefährlich. Thema Einheit. Die in Barcelona erscheinende Tageszeitung El Periódico hat ihren Lesern am Montag folgende Frage gestellt. Sollte die schwere Wirtschaftskrise zu einem großen Staatspakt aller Parteien miteinander führen? 87% antworteten hier mit Sie, ja, und 12,9% mit Nein. Das heißt, eine große Mehrheit der befragten Personen ist für eine Einheit unter den politischen Parteien in dieser Krise. Thema gefangene Politiker des 1. Oktober. Die Häftlinge der Separatismusbewegung Cuixart, Turull und Rull konnten am vergangenen Montag als Freigänger das Gefängnis von Lledoners verlassen, um ihre Arbeit aufzunehmen. Die Regierung Sánchez hatte ab Montag vergangener Woche die Rückkehr vieler Berufstätiger an ihre Arbeitsplätze zugelassen. Dabei gelten allerdings strenge Hygiene- und Pandemievorschriften. Cuixart und Genossen kamen nach dem Artikel 100 Absatz 2 des Strafvollzugsgesetzes auf Freigang. Zwangsräumungen in Barcelona. Seit Beginn des Alarmzustands aufgrund der Corona-Seuche hat das Rathaus von Barcelona eine Verordnung in Kraft gesetzt, nach der Zwangsräumungen nicht durchgeführt werden dürfen. Die Verordnung soll die Menschen vor der Wohnungsnot und dem erhöhten Risiko schützen, das durch den teilweisen Notstand im katalanischen Gesundheitssystem aufgetreten ist. Dennoch meldete die Anwohnerschaft des Wohnblocks Nummer 39 in der Calle de Sagunt einen Räumungsversuch bzw. einen beginnenden Räumungsversuch durch die Firma Dinda Trade und einer weiteren Firma, die sich City Lock nennt. Die Bewohner dieses Wohnblocks riefen die Mossos de Squadra zu Hilfe und es gelang ihnen, die Einschüchterungsversuche der City Lock Firma zu stoppen, wie aus einer Presseerklärung hervorgeht. Das seit 2016 leerstehende Gebäude wurde am 1. März von 10 sozial schwachen Familien besetzt. CityLock hatte das Schloss zum Hauptgebäude ausgetauscht, sich nach Auftauchen der Polizei dann aber verpflichtet, Kopien für alle Bewohner zur Verfügung zu stellen. Thema Atemschutzmasken. Einen zornigen Kommentar zum Thema Schutzmasken für die Bevölkerung gegen das Coronavirus schreibt der Journalist Antonio Franco in der Ausgabe vom vergangenen Freitag in El Periódico de Catalunya. Zitat: Während wir noch alle diskutierten, so Herr Franco, ob Masken was bringen und überhaupt, ob alle auf das Virus getestet werden sollten, infizierten wir uns zu Tausenden und wurden krank. Viele von uns starben. Aber sobald genügend Masken dann vorhanden waren, wurden sie vorgeschrieben. Und sobald Tests da waren, wurden sie natürlich auch vorgeschrieben und gemacht. Und das Gerede über den Sinn und Nutzen der Masken hörte auf. Was für eine unsinnige Feigheit. China habe schon im Dezember vorgewarnt. Es war also Zeit genug, das Material in ausreichender Menge zu beschaffen. Was die Regierungen nicht getan haben. Weder die Autonome noch die Zentrale. Umfrage Nummer 2, ebenfalls gestellt von der Tageszeitung El Periódico de Catalunya. Sollte der katalanische Independentismus sich einem Staatspakt anschließen? 82% der Befragten meinten sí, ja. Und nur 18% waren der Meinung nein, no. Thema Tsunami Torra. In vielen seiner täglichen Auslassungen lässt der Präsident Torra niemals die Gelegenheit aus, um zu betonen, dass ein unabhängiger Staat Katalonien besser mit der Corona-Krise fertig geworden wäre als jetzt der Zentralstaat von Spanien. Besonders heftig greift Torra die Regierung Sánchez wegen ihrer Pandemie-Maßnahmen an. Man stelle sich nur einmal vor, so Torra, dass Deutschland mitten in der Corona-Krise die Befugnisse der Bundesländer beschnitten hätte. Das aber habe Madrid mit Katalonien getan. Dennoch hat Torra eine mögliche Beteiligung seiner Junts-per-Cat-Partei an einem Staatspakt noch nicht ausgeschlossen, aber unter Bedingungen, wie er selbst angekündigt hat. El gobierno del Estado español, so heißt es immer offiziell in den Verlautbarungen der Mitglieder der Generalitat, habe alles schlecht gemacht, alles zu spät gemacht und habe Katalonien nicht ausreichend die erforderlichen Mittel zur Verfügung gestellt, so zum Beispiel sein Innenkonzier Buch. Thema Wohnungsbrände in Barcelona. 30% weniger Wohnungsbrände vermelden die Mossos und die katalanische Feuerwehr am Mittwoch. Man erkläre sich das damit, dass die Menschen jetzt natürlich besser aufpassen würden und auch mehr Menschen wären zu Hause. Was allerdings zugenommen hat, so die Mossos, seien Notrufe aufgrund von Fahrstuhleinschlüssen, Selbstmordversuchen und Hilferufen von alleinlebenden alten Menschen. Mehr als 10% der Einwohner Barcelona sind über 75 Jahre alt und ein Drittel von ihnen lebt allein. Allein 2019 wurden aus 141 Wohnungen die Leichen von einsam Verstorbenen geborgen, nachdem die Feuerwehr die Türen hatte aufbrechen müssen. Sozialpolitik in Barcelona. Während des außerordentlichen Plenums zum Coronavirus vergangene Woche erklärte das Rathaus unter Ada Colau offiziell, dass die Sozialausgaben in Barcelona von allen spanischen Stadtverwaltungen die höchsten sind. Viel mehr als die der Generalitat von Katalonien, deren versprochene Minimalrente nicht einmal 8% der Bedürftigen erreiche. Außerdem habe die Generalitat von Katalonien 2000 Ärzte des öffentlichen Gesundheitssystems entlassen und 1000 Betten gestrichen. Dies wohlgemerkt in den letzten Jahren. Auch der Hilfsfonds für die Stadt Barcelona übertreffe den der Generalitat deutlich. 25 Millionen gegenüber nur 8 der Generalitat. Die Debatte war entstanden, nachdem die rechten katalanischen Parteien Steuererleichterungen für Unternehmer gefordert hatten. Ohne Steuern schwächen wir die öffentlichen Ausgaben, erwiderte Jaume Collboni, der Wirtschaftsstadtrat. Crime City Barcelona. Uniformierte Polizei und Zivilagenten führten am Freitag eine Razzia auf der Rambla de Raval durch. 54 verdächtige Personen wurden überprüft. 3 Intensivtäter wurden vorübergehend festgenommen. Die Association Iridia, ein Verein, der sich für die Interessen der Migranten einsetzt, beschwerte sich offiziell über das sogenannte Racial Profiling der Operation. Das heißt, man würde die Menschen nach ihrer Rassenzugehörigkeit auf der Straße anhalten und verhören und deren Personalien feststellen. Die Nachbarschaftsverbände des Raval hingegen fordern seit Wochen die Unterstützung der Polizei, da es zu neuen Narcopiso-Besetzungen in ihren Wohnhäusern gekommen sei und der Drogendeal auf den Straßen beinahe schon das alte Niveau wieder erreicht hat, trotz der Ausgangssperre. Thema Hassdelikt. Die Polizei Mossos d'Esquadra hat am Samstag einen Mann festgenommen, der offensichtlich für das Hassdelikt gegen die Gynäkologin Silvia Bonino verantwortlich ist. Rata contagiosa, ansteckende Ratte, hatte der Hassfreak auf das Auto der Ärztin gesprüht. Thema Crime City 2, Mord an Obdachlosen. Die Mossos d'Esquadra ermitteln im jüngsten Mordfall an einem obdachlosen Mann, der in der Nacht von Samstag zu Sonntag im Eschample in der Calle Caspe erstochen wurde. Der Nachtwächter eines nahegelegenen Gebäudes hatte die Polizei alarmiert. Seit Verhängung des Alarmzustands bzw. der Ausgangsbeschränkungen ist dieses schon der 3. Fall eines auf der Straße ermordeten Obdachlosen, eines Sin Techo. Thema Klimawetter. Ein ungewöhnlich heftiger Sturzregen ging am Samstagnachmittag über Barcelona nieder, mit 78 Litern pro Quadratmeter allein im Zentrum der Stadt. Bäume wurden umgerissen, die Flüsse Llobregat und Besós standen kurz davor, über die Ufer zu treten. 40 Noteinsätze musste die Feuerwehr der Stadt, über 100 die Feuerwehr der Generalitat de Catalunya vornehmen. Und die letzte Meldung betrifft noch einmal den Maskenstreit. Bürgermeisterin Ada Colau zeigte sich vergangene Woche empört über die Maskenpolitik der Generalitat unter Quim Torra. 1.400.000 Masken wurden tagelang von der Generalitat zurückgehalten und nicht, wie versprochen, an die Bevölkerung bzw. an die vorgeschriebenen Institutionen und das Krankenhauspersonal verteilt. Es handelt sich hier um die polemischen 1.714.000 Masken, die von der Zentralregierung an die katalanischen Gesundheitsbehörden geliefert wurden. Erst nach heftigem Protest teilte die Generalitat mit, dass die zurückgehaltenen Masken, wie vorgesehen, schon bald an Altersheime und soziale Einrichtungen ausgehändigt werden würden. Ich brauch endlich meine Pause, sonst verliere ich meinen Kopf. Alles dreht sich um das eine, Mann, wir sind doch nicht bekloppt. Man sagt uns, bitte bleib zu Hause, eigentlich nicht so schwer zu verstehen. Der Planet braucht mal eine Pause, sonst gibt es bald nichts mehr zu sehen. Was, wenn das hier eine Chance ist, uns mal wieder in die Augen zu sehen? Und würdest du dich nochmal in mich verlieben? Und nach allem, was du weißt, nochmal mit mir gehen? Die Meere erholen sich langsam vom Benzin und im Hafen von Venedig sah man sogar schon ein Delfin. Immer mehr und mehr gewinnen ist alles, was wir Menschen kennen, und die Luft wird immer heißer, bis wir uns an ihr verbrennen. Doch was, wenn das hier eine Chance ist? Endlich, endlich mal wieder mit dem Herzen zu sehen. Wieder alles beim Alten ist. Vielleicht wirst du dann sogar sagen, ich hab den Lärm gar nicht vermisst. Historische Schaltkreise 12, zweiter Teil. Willkommen im globalen Seuchenchaos. Bienvenue, welcome, bienvenidas, bienvenidos. In Quitos armen Vierteln werden die Leichen einfach auf die Straße geworfen. Aus den Häusern raus auf die Straße. Der Verwesungsgestank ist bis in die eleganten Viertel der Reichen hochgedrungen. Man verbrennt sie auf einem Müllhaufen. Frau von der Leyen ist ratlos. Sie erzählt den Bürgern, was sie in der US Business School gelernt hat. Aber die Eurobonds sind doch schädlich für die Stabilität. Die spekulieren ja dann auch gegen uns. Auch die Kanzlerin schreit entsetzt auf. Das hätten diese Südländer gerne, Eurobonds und dann hoch die Tassen. Wenn wir das einmal machen, dann kommen wir da doch nie wieder raus. 20.000 Tote in Spanien, 25.000 Tote in Italien, USA 30.000 Tote, 3 Millionen Infizierte. Bob der Bündler macht jetzt Leerverkäufe auf fallende Kurse. Die Märkte reagieren schnell. Sie schöpfen täglich Milliarden ab, die aus dem Elend entstehen. Krisengewinnler, Spekulanten. Sie spekulieren gegen alles, was fällt. Schlag diesen verdammten Jones die Fresse. Das heißt Beinchen stellen einen, der fällt. Den DAX gleich. Schließ endlich diese beschissenen Börsen. Reguliert dieses verdammte Spekulantengesindel. Italien und Spanien werden jetzt fertig gemacht. Die Mauren setzen bei der Rückeroberung von Aleppo pestverseuchte Ratten ein, die sie über die Stadtmauern schleudern. Die Pest rafft die Kreuzfahrer dahin. Aleppo beulen. Alles heillos verseucht hier. Die spanische Grippe rafft Millionen dahin. Fummeln Sie sich nicht ständig an der Nase oder am Mund herum, okay? Infektionsgefahr. Fledermäuse, Flughunde. Die sind voller Viren, verstehen Sie? Wir haben bis jetzt mindestens 3200 Coronaviren bei Fledermäusen und Flughunden identifiziert. Auch Filoviren kommen in diesen Tieren vor, die Verursacher von Ebola. Die Liste der Ausbrüche neuartiger, oft exotischer, den Menschen gefährdender Viren liest sich wie ein Kaleidoskop des Grauens. Machupo-Virus, Bolivien, 1962 bis 1964. Marburg-Virus, Deutschland, 1967. Ebola-Virus, Zaire und Sudan, 1976. HIV-AIDS-Virus, USA, ab 1981. Sinombre-Hunter-Virus, USA, 1993. Vogelgrippe, H5N1, Hongkong 1997, MERS, Saudi-Arabien 2012, jetzt SARS-CoV-2, China 2019. Und das ist nur eine Auswahl. Allein zwischen 1960 und 2004 seien 335 Krankheiten beim Menschen neu aufgetaucht, berichtet Biologin Jones. Mindestens 60% der Erreger seien von Tieren übergesprungen. Das kindliche Landtag retten ihr Leben. Schützt sie vor den Viren. Achtung, Bürgerinnen und Bürger, das Chip-Implantat schützt das Leben ihrer Kinder. Lassen Sie sich jetzt der Chip einpflanzen. Achtung, Achtung, Bürgerinnen und Bürger. Ab sofort stellen Sie unsere mobilen Implantierungseinheiten zur Verfügung. Lassen Sie sich das Immunchip jetzt einpflanzen. Es ist kostenlos. Es schützt Sie vor dem Virus. Wenn wir das einmal machen, dann kommen wir da doch nie wieder raus. Achtung, Achtung, Achtung. Das Chip-Implantat schützt das Leben Ihrer Familie, Ihrer Kinder. Die spanische Grippe rafft Millionen dahin. Thailands König flieht mit 20 Mätressen in ein abgeschottetes Luxushotel in Germany. Wenn das Dreckschwein zurückkommt, hängen wir es an der erstbesten Laterne auf. Der geheime Weltsicherheitsrat ist im abgeschotteten Bunker im US-Staat Oregon zusammengekommen. Auch der geheime Golfrat tagt in Dubai. Jetzt sollten wir bombardieren lassen. Da kommen wir doch nie wieder raus. Jetzt ist der Moment gekommen, der gesamten Menschheit das Chip einzupflanzen. Dann hat sich auch die lästige Debatte um die Handydatenkontrolle erledigt. Das Chip wird dann über Satelliten kontrolliert. Einsatzzentrale ist Houston. Wir werden eine globale Kampagne starten. Kein Überleben ohne das Antivirus-Chip. Wenn wir das einmal machen, dann kommen wir da doch nie wieder raus. Bürger, Bürgerin, du allein entscheidest über deine Gesundheit. Das Chip wird dir das Leben retten. Das Chip wird das Leben deiner Kinder retten. Seit ich das Chip in mir habe, lebe ich angstfrei. Endlich fühle ich mich sicher dank des Chips. Katar, aus den goldenen Wasserhähnen fließt verseuchte Jauche. 80 Prinzen haben Durchfall und Atemnot. Man hört die Panzerketten im Wüstensand. Hilfe! Hilfe, der Dow Jones stürzt ab! Hilfe! Hilfe! Holzen wir endlich diesen scheiß Regenwald ab. Oder noch besser, brennt ihn nieder. Wir brauchen Platz für die Sojaplantagen. 2 Dutzend Umweltaktivisten in einem Monat ermordet. Im Bundesstaat Pernambuco. Schon mal was vom Zika-Virus gehört? Wird durch die Mücke der Gattung Aedes und auch durch Geschlechtsverkehr übertragen. Hautausschlag, Fieber, Gelenkschmerzen, Augenentzündungen. Rhesusaffen aus Uganda haben ihn eingeschleppt. Provoziert Mikrozephalie. Schädelfehlbildung bei Neugeborenen. Brasilien hat schon 2015 den nationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen. Verdammte Scheiße, die amerikanischen Piraten haben uns mal wieder 6 Millionen Schutzmasken geklaut in Kenia. Und 200 Beatmungsgeräte sind in Istanbul aus dem Flugzeug verschwunden. Die Beulenpest rafft die Kreuzfahrer zu Tausenden dahin. Aleppo-Beule. Pocken blattern. Der scharlachrote Tod. Riad. Aus den goldenen Wasserhähnen in dem König-Fachtpalast kommt stinkende, verseuchte Jauche. 80 Prinzen haben Durchfall. Hilfe! Der Dow Jones stürzt ab! Von draußen dringt das Rasseln der Panzerketten im Wüstensand herein. Verdammt nochmal, wir haben kein Wasser mehr. Wir müssen die Staudämme in Syrien erobern. Bombardiert Damaskus. Die Chinesen sind schuld. Diese verdammten Schlitzaugen haben uns... Historische Schaltkreise machen Klick. Das Mittelalter ist zurückgekehrt. Die Conquista ist zurückgekehrt. Es knirscht im historischen Überbau. Kreuz, Schwert und Pocken. Die Viruela traf das Aztekenreich vollkommen unvorbereitet. Zu Tausenden raffte die aus der alten Welt eingeschleppte Seuche die Amero-Indios dahin. Kreuz, Schwert und Pocken dezimierten die indigenen Völker Amerikas. Von 25 Millionen 1519 überlebte 1605 nur 1 Million. Als Gegengeschenk brachten die Conquistadores die Syphilis in ihren Genitalien zurück nach Europa. Pferde, Reis, Schweine, Weizen, Pest. Tomaten, Kartoffeln, Mais, Tabak, Syphilis. Das war der Deal. Das war der Austausch. Pferde, Reis, Schweine, Weizen, Pest. Hier spricht die Seuchenpolizei. Sogar 10, 5, 3, 4, 18. Verlassen Sie sofort den öffentlichen Raum. Sie sind nicht Seuchenpolizei. Wir haben keinen Chip eingepflanzt. Eurobonds, Eurobonds, Eurobonds. Ich kann es nicht mehr hören. Dann können wir das Geld ja direkt an die Mafia überweisen. Flughund-Ragout in Currysoße. Sehr lecker, sehr zu empfehlen. Anti-Coronavirus-Chip bedeutet Freiheit. Lassen Sie es sich jetzt einpflanzen, dann sind Sie frei. Mit dem Spritz und so mein kleines Leben. Versprechen war leer. Es geht nicht immer mehr. Und zum Schluss wie immer Kino im heutigen Niemandsland. Ich empfehle den Film Das Boot von Wolfgang Petersen. Der Film ist schon älter, von 1981, aber er lohnt sich immer noch. Er hat nichts von seiner Attraktion eingebüßt. Sprengwagen nennen die das. Alles Leute von unserem Boot. Das Boot ist die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Lothar Günther Buchheim unter der Regie von Wolfgang Petersen aus dem Jahr 1981. Der Film spielt im Zweiten Weltkrieg im November und Dezember des Jahres 1941 und schildert die Erlebnisse der Besatzung eines deutschen U-Boots auf Feindfahrt während des U-Boot-Kriegs der Atlantikschlacht. Machen Sie Fotos von einlaufender Besatzung, nicht von auslaufender. Wieso das? Weil sie dann Werte haben. Von dem Film gibt es drei Versionen. Die ursprüngliche Kinoversion, eine mehrteilige Fernsehfassung von 1985 und den Director's Cut von 1997. Spieldauer und filmischer Charakter der Versionen unterscheiden sich erheblich voneinander. Die Tommies müssen sich ja schämen, wenn sie in der Zeitung sehen, wer ihnen die Hölle heiß macht. Milchgesichter. Säuglinge, die an die Mutterbrust gehören. Herzlich willkommen, Herr Kapitän Leutnant. Bitte lüge nicht. Das Boot war für den deutschen Film auch nach heutigen Maßstäben mit 32 Millionen D-Mark umgerechnet und inflationsbereinigt heute 31,5 Millionen Euro eine sehr aufwendige und teure Produktion. Unter anderem wurde neben mehreren anderen Modellen unterschiedlicher Größe der gesamte Innenraum eines historischen deutschen U-Boots der Klasse 7 detailgetreu nachgebaut. Der Film hatte großen internationalen Erfolg. Er war für 6 Oscars, je einen Goldenen Globe und BAFTA Award nominiert. Zudem gewann er zahlreiche deutsche Filmpreise. Er war einer der Grundsteine für den späteren Wechsel von Regisseur Petersen nach Hollywood und auch für viele Schauspieler, bedeutete der Film einen Karriereschub bzw. den Durchbruch im Filmgeschäft. Es handelt sich um eine Mission der SS. Höchste Geheimhaltungsstufe. Für den Moment müssen Sie nur wissen, dass Sie die Fracht am vereinbarten Ort abzuliefern haben. Ein paar Angaben zur Besetzung. Jürgen Prochnow ist der Kommandant, der Alte. Hubertus Benck ist der erste Wachoffizier, Klaus Wennemann leitender Ingenieur, dann Herbert Grönemeyer, jawohl, der Sänger Grönemeyer, der Rockstar, der ist Leutnant Werner im Film, Martin Semmelrogge ist der zweite Wachoffizier, Uwe Ochsenknecht ist der Bootsmann Lamprecht, Erwin Leder Obermaschinist Johann und so weiter und so weiter, man kann sie gar nicht alle aufzählen. Der Film spielt im Jahr 1941. Die deutschen U-Boote haben den Auftrag, im Nordatlantik Handelsschiffe zu versenken, die Großbritannien mit kriegswichtigen Gütern versorgen. Der Kampf wird immer härter, weil diese Schiffe immer effektiver von Zerstörern geschützt werden. In dieser Lage bekommt das deutsche U-Boot U-96 den Befehl zum Auslaufen. Die Besatzung feiert den letzten Abend an Land mit einem zünftigen Gelage in einem französischen Bordell in La Rochelle. Der Kommandant hat, wie auch die meisten seiner Offiziere, im Film keinen Namen, sondern er wird nur mit Herr Kaloyn angesprochen. Für die Besatzung ist er schlicht der Alte. Mit an Bord ist bei dieser Fahrt der Kriegsberichterstatter Leutnant Werner, aus dessen Warte die Handlung weitgehend betrachtet wird. Zunächst gibt es keine Feindberührung und allmählich kommen Langeweile und Frust auf. Werner lernt die Besatzung kennen, erfährt private Hintergründe, beobachtet unterschiedliche ideologische Einstellungen. An den Dialekten wird die äußerst unterschiedliche Herkunft der Besatzung deutlich. Darunter auch küstenferne Regionen wie das Ruhrgebiet oder die Ostmark. Ein großer Teil der Besatzung hat längst die Realität des Krieges kennengelernt und sieht die Dinge entsprechend nüchtern, wogegen jüngere Crewmitglieder noch regimegläubig sind. Persönliche Spannungen ergeben sich insbesondere zwischen dem Kommandanten und dem ersten Wachoffizier, 1WO, während der Kaloyn, zynisch und abgebrüht, offene Kritik an der militärischen Führung übt, steht der erste Wachoffizier unbeirrt zum Regime und verhält sich linientreu und steif. Ich empfehle den Film allen, die auf gut gemachtes Kriegskino stehen. Erscheinungsjahr, wie gesagt, Das Boot 1981. Ich empfehle ebenfalls den Director's Cut. Der dauert 208 Minuten. Und dann gibt's noch eine Version auf Blu-ray, die dauert 218 Minuten. Und die TV-Serie 309 Minuten. Auch das Buch zu lesen lohnt sich. Die dem Film zugrunde liegende Handlung im Roman Das Boot spielt, wie gesagt, im Zweiten Weltkrieg auf dem U-Boot U-96, das 1941 aus Saint-Nazaire ausläuft. Autor Buchheim verarbeitet in dem Buch seine persönlichen Erfahrungen als Kriegsberichterstatter und schildert die Situationen der U-Boot-Besatzung mit großer Präzision. Der Roman erschien 1973. Buchheim brauchte über 25 Jahre, bis er psychisch in der Lage war, seine Tagebuchaufzeichnungen und Schriften aus dem Jahr 1941 zu sichten und mit der Niederschrift des Romans zu beginnen. Der Roman basiert hauptsächlich auf den Erfahrungen, die Buchheim auf zwei Feindfahrten sammeln konnte. Er begleitete als Kriegsberichterstatter die siebte Feindfahrt des zur siebten U-Boot-Flottille gehörenden U-96, die vom 26. Oktober bis 7. Dezember 1941 dauerte. An Bord von U-309 nahm er an zwei weiteren Fahrten teil, von denen eine vermutlich nur eine Übersetzfahrt war. Interessant in diesem Zusammenhang auch, die Fernsehserie Das Boot, eine deutsche Fernsehserie, die nach den Drehbüchern von Toni Saint und Johannes W. Betz unter der Regie von Andreas Prochaska inszeniert wurde, in den Hauptrollen mit Vicky Krieps, Tom Vlaschila, Thierry Fremont, Rick Ocon, August Wittgenstein und verschiedenen anderen. Als Vorlage dienten Lothar Günther Buchheims Romane Das Boot und die Festung, sowie besagter, eingangs geschilderter Kinofilm von Wolfgang Petersen von 1981, natürlich das große Vorbild, Das Boot. Produziert wurde die Serie von der Bavaria Filmproduktion, Sky Deutschland und Sona Entertainment. Sie wurde ab dem 23. November 2018 in Doppelfolgen auf Sky 1 ausgestrahlt und am selben Tag auf den Video-on-Demand-Plattformen von Sky Deutschland komplett veröffentlicht. Mittlerweile gibt es auch eine zweite Staffel, die ist ganz neu. Aber das ist ein anderes Thema, diese Serien, über die wir ein anderes Mal sprechen werden. Alles klar? Ich verabschiede mich von allen Hörerinnen und Hörern aus dem Coronavirus-Confinamiento hier im Zentrum von Barcelona. Ich hoffe, die heutige Sendung hat Sie unterhalten, hat Sie ein bisschen belehrt, hat Ihnen gefallen, hat Sie zum Nachdenken gebracht. Dann wären wir froh. Ich grüße alle und wünsche Ihnen viel Gesundheit. Agur, adeo, adios. Bis nächste Woche. Tschüss.